14. Sie sind nun selbst auf der Ausstellung und kommen mit anderen Gästen ins Gespräch. Vervollständigen Sie zunächst die Dialoge im Buch mit Ihren eigenen Angaben. Hören Sie dann die Dialoge und sprechen Sie nach dem Gong, wenn Sie an der Reihe sind. Es folgen jeweils Lösungsvorschläge zur Kontrolle. Olá, eu chamo-me Joana Soares. Eu sou a Martina Zoma. Eu sou o Michael Lindner. Muito prazer. Sou professora. E o senhor? E a senhora? Estuda ou trabalha? Eu estudo arquitetura. Eu sou advogada. O meu nome é Carlos Silva. Muito prazer. Eu chamo-me Peter Müller. Muito prazer. Eu chamo-me Ulla Reiter. Qual é a sua profissão? Sou estudante. Estudo medicina. Sou reformada. E o senhor? Sou empregado bancário.